2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Ich war im Begriff auszuwandern. Ich wollte das von Energieimporten völlig isolierte Deutschland verlassen. Ich hatte eine Green Card für das Energieparadies Island gewonnen, das sich schon damals völlig selbstständig mit Energie versorgte. Sowas Bescheuertes, wie kann ich nur so blöd sein? Ich fuhr zusammen mit dem Überlandpolizisten Siegfried Lachner in einem Biodiesel-Pkw von Frankfurt-Oder nach Berlin. Wir hatten genug Sprit, Verpflegung und die strikte Anweisung, nie und unter gar keinen Umständen anzuhalten. Die Reise verlief problemlos, bis ich auf die Idee kam, in einem Dorf anzuhalten und ein wenig shoppen zu gehen. Wie kann ich sowas nur erlauben? Ich bin so ein Idiot! Weil ich mich natürlich nicht an die ausgemachten 5 Minuten halten konnte, suchte mich Siegfried und ließ den Wagen für einen Augenblick aus den Augen. In diesen Tagen Zeit genug, um ein Auto zu klauen oder es zumindest zu versuchen. Stell dir bloß mal vor, wir hätten keine Wegfahrsperre gehabt. Ohne Auto wären wir am Arsch, komplett am Arsch. Verstehst du das? Ey Mann, ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los ist. Erstens hat das Auto eine Wegfahrsperre und zweitens, wenn du gewartet hättest, wäre das nicht passiert. Wenn du rechtzeitig zurückgekommen wärst, dann hätte ich meinen Posten nicht verlassen. Verdammt, Senja, es geht hier nicht nur um dich. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Ich muss nach Berlin. Wenn ich das nicht schaffe, dann reißen mir meine Vorgesetzten den Kopf ab. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Siegfried, der hochgelobte Spezialpolizist, der seltsamerweise seine liebe Mühe mit dem Autofahren hatte, war eingeschnappt. Er gab minutenlang keinen Mucks mehr von sich. Nur das Getriebe versuchte hin und wieder knirschend zwischen uns zu vermitteln. Schweigend fuhren wir bis zu einer Weggabelung irgendwo mitten in der Pampa Brandenburgs. Weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Siegfried stoppte. Ich bräuchte eben mal die Karte unter deinem Sitz. Hier. Ich reichte sie ihm. Siegfried würdigte mich keines Blickes. Es war höchste Zeit, mich zu entschuldigen. Tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Wir haben Mist gebaut, ist schon in Ordnung. Während Siegfried in die Landkarte vertieft war, riss plötzlich jemand die hintere Tür des Wagens auf. Ey, was soll das? Raus aus dem Auto! Keine Panik, ich tue euch nichts. Ich muss nach Berlin. Bitte, ich muss nach Berlin. Sag mal, spinnst du? Wir sind kein Taxi. Es war ein junger Typ, so um die 20. Und er flehte uns an, ihn mitzunehmen. Er hieß Martin. Ich muss nach Berlin hier. Ich muss meiner Schwester diese Medikamente bringen. Die ist total krank. In Berlin ist doch alles zusammengebrochen. Sogar die Wasserversorgung gibt's nicht mehr. Ich erinnerte mich an die grauenvollen Nachrichten, die wir vor kurzem im Radio gehört hatten. Nach dem Störfall im Kohlekraftwerk Berlin-Reuter West ist die Energieversorgung Berlin komplett zusammengebrochen. Krankenhäuser schicken Menschen nach Hause, Geschäfte werden geplündert. Wir können dich auf keinen Fall mitnehmen. Raus aus dem Auto, wir nehmen dich auf keinen Fall mit. Du, ich glaube, der ist okay. Bitte, ihr müsst mich mitnehmen. Und wir haben doch den Platz im Auto, oder? Siegfried willigte schließlich mürrisch ein. Und so setzten wir unsere Reise zu dritt fort. Martin und ich kamen schnell ins Gespräch. Das ist ja Wahnsinn, du kommst aus einer Energiemix-Enklave. Das ist ja krass. Ja? Wieso, warst du noch nie in einer? Doch einmal ist es mir gelungen, über den Stacheldraht zu klettern. Dann bin ich aber sofort von den Scheißbullen geschnappt worden und wieder rausbefördert. Die Scheißbullen machen das nicht zum Spaß. Eine überbevölkerte Enklave nutzt niemandem was. Je besser eine Energiemix-Enklave funktioniert, desto mehr Stromüberschuss kann sie produzieren und ins Netz einspeisen. Davon profitieren alle. Das ist aber total ungerecht. Wer entscheidet, dass die einen dort leben dürfen und die anderen nicht? Naja, so toll ist es nun auch wieder nicht. Also jeder von uns muss da ziemlich hart arbeiten, ja? Also die einen arbeiten auf Rapsfeldern, die anderen in Gewächshäusern, wieder andere in Raffinerien, wo Sprit hergestellt wird für Fabriken und Traktoren. Die wiederum Sonnenkollektoren und Windanlagen bauen. Ist alles aufeinander abgestimmt. Pass doch mal auf da vorne, Achtung! Oh Scheiße, verdammt, was wollen die denn? Wir steuerten mitten hinein in eine Straßenblockade. Einige Dutzend zerlumpte Gestalten versperrten uns den Weg. Sie kreisten uns ein und kamen mit Knüppeln bewaffnet auf uns zu. Es gab keinen Entkommen. aussteigen! Endstation! Der Anführer der Bande knallte seinen Knüppel mit voller Wucht auf den Kühler. Du kannst doch nicht einfach anhalten, bist du wahnsinnig? Soll ich dir etwa über den Haufen fahren, oder was? Du, Siegfried, die machen uns kalt, du musst was tun. Du bist doch Polizist, zieh deine Waffe, mach was! Nein, ich schieß nicht auf Leute, ich zieh keine Waffe. Ein Polizist, der seine Waffe nicht ziehen wollte und direkt vor unserem Auto eine Bande Feindseliger, die zu allen bereit waren. Los, raus aus dem Auto! Hey, wir konnten echt froh sein, wenn wir mit dem Leben davon kamen. Los, aussteigen, ihr habt keine Chance!